Kolosser 3, Vers 13. Praise the Lord. Amen. Please, the message is also on the internet. You can also listen to it again. Amen. Mm-hmm. So, are we there, please? Praise the Lord. Amen. Verse 13. You love us so much. Amen. Mm-hmm. Never forsake you. Mm-hmm. Never. 13. Let us read together, all of us. One to go. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. So also you do. Do you see it? He said, forgive one another. Vergibt einander. Forbear one another and forgive one another. Ertragt einander und vergibt einander. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also. Do you know how much you offend him? Wisst ihr, wie sehr ihr ihn erkränkt? Upon all, he love you. Und dennoch liebt er uns. He love you so much. Er liebt uns so sehr. Somebody getting it. You know, to kill him. You know, we kill him. Wir töten ihn. Er wurde getötet. You want people kill him. Amen. Upon all. Amen. Amen. He was, you know, that the pain he went through. Die Schmerzen, die er durchgemacht hat. Amen. Amen. We never listened to him. Wir haben ihm nicht zugehört. We never listened to him. Wir haben ihm nicht zugehört. Adam did not listen to God. Adam hat Gott nicht zugehört. He disobeyed God. Er hat Gott missachtet. And he brought Jesus down. Und das hat Jesus. He brought the whole God from heaven to come to earth. Das hat dafür gesorgt, dass Jesus einen Preis zahlen musste hier auf Erden für uns. You forgive because you have already been forgiven. Wir vergeben, weil uns vergeben wurde. That is grace. Das ist die Gnade. Praise the Lord. Halleluja. Under grace is victory. In der Gnade haben wir. Under grace you rejoice. In der Gnade freuen wir uns. You don't forgive so that God will forgive you. Wir vergeben nicht, damit Gott uns vergibt. Amen. Erase that away from your mind. Das sollte mir aus dem Gedanken rausnehmen, weil das ist Religion. Christ's world is not a religion. Aber die Welt von Christus ist keine Religion. Christ's kingdom is not a religion. Königreich von Christus ist keine Religion. It is a king. Ein König, a royal family, eine königliche Familie und das Königreich. It's about a family affair. Es geht um eine Familie. The king, der König, the royal family, die königliche Familie and the kingdom. Und das Königreich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ's kingdom is not a religion. Das Königreich von Christus ist keine Religion, sondern ein Land. It's a country. Es ist ein Land. Again, a kingdom is not a religion. Ein Königreich ist United keine Religion. United Kingdom is not a religion. It's a country. Das Vereinigte Königreich ist kein ist keine Religion, sondern ein Land. He said, "Repent, for the kingdom of God is at hand." He's not talking about a religion. Praise gesagt, the Lord. Tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nah. Christ uses law to teach Christus us benutzt things. Das Gesetz, um uns man Dinge understand law. Weil der Mensch das Gesetz versteht. Amen. They're after law. Die Menschen sind hinter dem Gesetz. You know, if you say give, so that God will give you, people will start giving. Wenn du sagst, gebe, damit Gott dir gibt, dann wird jeder geben. Jeder they wird give under law than under grace. Die Leute geben mehr im and Gesetz als in der Gnade. And that's why they never have. Aber deswegen haben sie auch. Amen. Ja. If you give under law, wenn du im Gesetz gibst, I enjoy it. Genieße ich das als die Person, die es empfängt. Aber dir als der Geber bringt das nichts. If you bring money here, wenn du Geld hier under law, I enjoy, I will use the money. Werde ich das Geld benutzen. But it profits you nothing. Aber es bringt dir nichts. Why? Because law is bondage. Weil das Gesetz Gefangenschaft ist. You see? Amen. There's no victory in law. Es ist kein Sieg. Praise the Lord. And there is no God kind of grace in the natural world. Und das ist auch nicht, Gottes Gnade ist auch nicht in der Welt. And also, law is good. Das Gesetz ist gut. You know, Jesus used it sometimes. Jesus hat es manchmal benutzt. You know, he used it to tell that man, the good master, um diesen reichen Jüngling zu sagen, to tell that man that you cannot even obey the least. Du kannst das Kleinste noch nicht mehr befolgen. Is somebody getting it? He's using to tear that man. You cannot even obey the list. You said you have shaft all. Du hast gesagt, dass du you have done all. Alles gemacht hast, aber das Kleinste konntest du noch nicht mal machen. 1 Timothy 1. Quickly go there. 1 Timotheus 1. 1 Timothy 1. Praise the Lord. Halleluja. Verse 8 and 9. 1 Timotheus 1, 8 und 9. But we know that the law is good if a man uses it lawfully. This is 1. Timotheus 1, 8 und 9. Praise the Lord. He said, but we know that the law is good if a man uses it lawfully. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for ungodly and profane, for murderers, of fathers and mothers, and murderers of mothers, for manslayers, amen. For whoremongers, you see, the law is not. You know, if you now come to Christ, law does not belong to you any longer. Wenn du zu Christus kommst, gehört dir das Gesetz nicht mehr. Praise the Lord. Bist du nicht mehr unter dem Gesetz gebunden? Jesus uses law. Jesus benutzt das Gesetz. To bring that man to his knee. Um diesen Mann auf die Knie zu bringen. That you cannot even obey the least. Damit er versteht, das Kleinste kannst du nicht mal tun. Wie willst du dann behaupten, alles gehalten zu haben? Jesus uses law to teach them to come to grace. Jesus benutzt das Gesetz, um ihnen zu zeigen, dass sie die Gnade brauchen. He was not after law, but after grace. Er wollte nicht das Gesetz predigen, sondern er wollte, dass die Leute die Gnade verstehen. It is also how he uses the natural things to teach us. Genauso wie das Natürliche benutzt, um uns Sachen beizubringen. He uses natural things to teach us supernatural things. Er benutzt das Natürliche, um uns übernatürliche Sachen beizubringen. But he is not after natural things. Aber ihm geht's nicht um die natürlichen Sachen. Amen. He was after, he always after the spirit. Ihm ging es um den Geist. For him, it's all about the spirit. Ihm ging es um den Geist. Because you cannot fight Satan with flesh and blood. Weil du kannst den Teufel nicht besiegen mit Fleisch und Blut. You need Christ to fight Satan. Du brauchst Christus. Is somebody getting it? Den Teufel zu besiegen. You know, we know that Satan has been defeated. Wir wissen, dass der Teufel besiegt ist. But his lies are everywhere. Aber seine Lügen sind immer noch da. The lies are very active today. Seine Lügen sind immer noch aktiv. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was not after the flesh. Jesus hat nicht nach dem Fleisch gesucht. If you look at Matthew, Mark, Luke and John. Wenn du dir die Evangelien anschaust, Markus, Johannes, Lukas, Matthäus. You know, this time, the Holy Spirit was inside Jesus. Der Heilige Geist war in Jesus drin. The whole of the Holy Spirit. Der ganze Fülle des Heiligen Geistes war in Jesus Christus. Then he said, I will go. Aber dann hat er gesagt, ich werde gehen. So that the Holy Spirit will come. Damit der Heilige Geist zu uns kommt. Is somebody getting it? Because if I don't go, you cannot have him. Werdet ihr ihn nicht haben können. And you need the power of the Holy Ghost. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um das Leben von Jesus zu führen. You really need a helper. Ihr braucht einen Helfer. He said, when the Spirit of grace is come, he will reveal and help us to understand the grace message. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, er wird uns das Evangelium, er wird uns die Gnade erklären. We help us to understand Christ. Er wird uns helfen, Christus Christ zu verstehen. Is grace. Christus ist Gnade. No, John 1. Amen. Johannes 1 steht da. Christ is grace. Gnade und Wahrheit ist mit Jesus gekommen. He said Moses came with law. Mose kam mit dem Gesetz. Law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth. Aber Gnade came Jesus und Wahrheit kam mit Jesus Christus. He was a giver. Er war ein Geber. He is still a giver. Und er ist immer noch ein Geber. He gave us everything. Er gab uns alles mit sich selbst. He is the giver that never expects a return from you. Und er gibt ohne zu erwarten. Amen. Zurück zu erwarten. Praise the Lord. Halleluja. You know, in the natural world, der natürlichen whoever you give, you always expect something. Erwartest du noch was zurück? I, you know, I like the Germans. Deutsche. They don't give you things without. If you give them things, they will ask you why. Wenn du ihnen Sachen gibst, fragen sie mal warum. Because then you, maybe you don't be expecting something bigger than what you are even giving. Weil sie dann denken, erwartest du, dass ich dir dann irgendwas schenke, was größer ist als das? Praise the Lord. Halleluja. You know, but in Africa, you know, if most of you give them things, they don't love it. They just say, they don't even think of return. They don't. For them, it's not, return is not their business. Aber in Afrika, but here, the return to return, liebt man es, Sachen zu empfangen und fragt nicht, ob man es zurückgeben muss oder ob man größeres schenken muss. Aber hier in Deutschland hinterfragt man immer, wenn man etwas geschenkt bekommt. Jesus is the only one that give and never expect return from you. Jesus ist der Einzige, der gibt, ohne zurückzuerwarten. You know, if bank give you money, wenn die Bank dir Geld gibt, they are not giving you for free. Sie geben dir das nicht, weil sie nett sind. Amen. Amen. Whoever is giving you anything, wenn dir jemand was gibt, the natural world, in der natürlichen Welt, there is nothing grace. Da ist keine Gnade. Amen. Amen. There's always hidden agenda. Da gibt's immer ein verborgenes Motiv. Amen. Amen. What are you going to give him? Everything belongs to him. Was kannst already. Du Gott geben? Gott gehört alles. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Again, he uses law to bring them down. Er benutzt das Gesetz, um to sie bring them to himself. Auf die Knie zu bringen, damit sie sich demütigen und erkennen, dass sie ihn brauchen. Do you know in Luke 6, 36? Lukas 6, 36. He said, you give. Let's go there. Let us go there. Praise the Lord. Halleluja. Luke 6. Lukas 6. 36. Luke 6, 36. Lukas 6, 36. Let us go to, let me see. Verse 37. 37. He said, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Praise the Lord. We judge, but we don't judge people. Wir verurteilen, you know, aber verurteilen nicht Menschen. We don't judge people. Wir verurteilen nicht Menschen, sondern wir urteilen den Geist hinter dem, was sie sagen. Amen. Amen. We condemn, we don't condemn people. Wir verurteilen nicht Menschen. We condemn Satan. Wir verurteilen den Teufel, das, was sie, den Geist hinter dem, was sie sagen. Then he said, and you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven. You see, that's law. Forgive, so that you will be forgiven. Gib, so wird euch gegeben werden. That's not grace. Das ist nicht Gnade. Then Hebrew said, we forgive because we have already been forgiven. Aber in Hebräer and steht, Colossians also. Colossians, we were there. Colossians 3. Amen? Vergibt, weil euch schon vergeben wurde. Then in verse 38, he said, give and it shall be given unto you. Good treasure. It's a good measure. You know, here is also law. Hier ist auch das Gesetz. Give, it shall be given unto you. Gibt, so wird euch gegeben. You know, God never give you because you give. Gott gibt dir nicht, weil du gibst. He gives you because you believe on Jesus. Er gibt dir, weil du an Jesus glaubst. Amen. You believe and you became saved. Du glaubst. That's the only thing. That's, you know, und bist zum Kind Gottes geworden. He never give you house. Er gibt dir nicht das Haus. But in Jesus is your house. Aber in Jesus ist das Haus. He never give you car. Er gibt dir kein Auto. When you receive Jesus, it was then you receive everything. Als du Jesus empfangst, dass du alles andere empfangst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, all you need to, alles, to, all you need was du brauchst, is to know the Christ in you. Christus in dir zu erkennen. So manifestiert sich alles. Do you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He said, give. You know, that's why, you know, Paul's prayer was always to know. Das Gebet von Paulus war immer to know, zu knowledge. Wissen. To know the Christ, the Lord, the God in him. Gott in ihm zu kennen, Jesus Christus Paul in ihm never zu kennen. For a car, Paulus house. Hat nicht für ein Auto oder für ein Haus oder für Geld gebetet. To know, sondern für Erkenntnis, that in Christ Erkenntnis is all your wealth. Zu wissen, dass in Jesus alles ist. Again, what is bigger than Jesus? Was ist größer als no Jesus? Car is bigger than kein Jesus. Auto ist größer als Jesus. No house kein is bigger Haus than Jesus. Ist größer als Jesus. If you have 100, you already have one. Wenn du ihn hast, hast du alles inside andere. Inside 100 is in one. In ihm ist alles. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Give, it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together. are running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that you met without, it shall be measured to you again. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot give what you don't have. Du kannst nichts geben, was du nicht hast. You know, it said, give, it shall be given unto you. You can only give what you have. Du kannst nur das weitergeben, was du schon besitzt. And that is why you better believe it is grace. Deswegen glaube lieber, dass es Gnade ist und nicht das Gesetz. Amen. You know, in Genesis 12, in 1. Mose 12, God told Abraham, Gott hat zu Abraham gesagt, he said, I will bless you and make you a blessing. Ich segne dich und werde dich zu einem Segen machen. Before you can be a blessing, you are already blessed. Bevor du ein Segen sein kannst, somebody getting it? Bist du schon gesegnet. Praise the Lord. Halleluja. You don't, you cannot, if I want to give you 100 euro, wenn ich dir 100 Euro geben will, it's because I have it. Ich gebe sie dir, weil ich das Geld schon I cannot habe. Give you what I don't have. Ich kann dir nichts geben, was I ich am habe. Already blessed. That's why I can give ich bin gesegnet und deswegen kann ich dir das that geben. Is how Christ's word functions. Und so funktioniert das Königreich von Christus. Is somebody getting it? He blesses you before you can bless others. Er segnet dich, bevor du andere segnen kannst. And you also know Ephesians 1 verse 3. In Epheser 1 verse 3. He said we are already blessed. Da steht, wir sind schon gesegnet. I don't pray God bless me. Ich bete nicht, Gott segne mich. I just thank him that I'm already blessed. Ich danke Jesus, dass ich schon gesegnet bin. I don't tell him bless me, bless ich sage nicht, me. Gott segne mich, segne mich. Nein. My blessing is Christ sondern in Jesus me. Ist mein Segen. I already have him. Ich habe ihn schon. Amen. Amen. And that makes you to be satisfied. Und das macht dich zufrieden. If it is bless me, bless me. Wenn du immer sagst, segne mich, you segne will mich, never be satisfied. Bist du nie zufrieden. And you will be seeing what you do. Und du wirst immer auf das gucken, and was du tust. Can I please him enough so that he can bless me? Bin ich gut genug, is damit ich gesegnet werde? Praise the Lord. Halleluja. Do we love the message of blessing? Lieben wir die Botschaft des Segnens? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The message of blessing the house of God. Die Botschaft Gottes Haus just zu segnen. Like we love the message of healing. Gerade wie die Botschaft the der message Heilung. Of blessing of God bless me. Of God telling you you are already blessed. That's the message, amen. Und dass Gott dir sagt, dass du schon gesegnet bist. You know, can you see how selfish man is? Seht ihr, wie selbstsüchtig der you Mensch know, ist? We will like the message of faith. Wir mögen die Botschaft des Glaubens. Amen. We will not like the message of work. Aber die Botschaft der Werke mögen wir nicht. Man loved the message. Man loved the grace of healing. Der Mensch liebt die Botschaft der Heilung. They love the grace of God blessing them. Weil die Botschaft, dass Gott sie segnet. They love the great the message. They love the grace of faith. Und die Gnade des Glaubens. Do we love the grace of blessing one another? Aber lieben wir auch die Gnade, of being there for one another, andere zu segnen, of being there for God's children, für andere da zu sein, be für there da for zu sein, God's house, für Gottes Haus da Amen. Zu sein. Amen. You know 2 Corinthians. In 2. Korinther. Okay, we still have some minutes. Amen. Amen. Quickly go to 2 Corinthians. 2. Korinther. Praise the Lord. Second Corinthians 8. He said, moreover, from verse 1, we quickly read. 2. Corinthians 8, 1-7. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we will receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. And this they did, not as with hope. But first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. Verse 6. In so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Amen. He said the same grace. Therefore, as you abound in everything, in faith and utterance, in faith, the grace of faith, the grace of utterance, the grace of knowledge, the grace in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Is somebody getting it? If you love the message, you love all the message the same way. Liebe jede Botschaft gleich. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If a servant said, as you abound in everything, as you rejoice in the message of faith, utterance, knowledge, and all diligence, and in your love for us, see that you abound in love. You abound. You love this grace also. He wants you to also love the grace of blessing. Blessing other. Gnade von anderen segnen auch liebst. And for those of us that are already having the grace. Und für die Leute, die das schon machen, die Gnade schon haben, Leuten. Some of us already have the grace. Einige von uns haben schon die Gnade, Leute zu segnen. Amen. We already have the grace. Wir haben die Gnade. Amen. Amen. Continue in it. Mach weiter darin. Amen. Amen. Continue in that grace. Mach weiter in dieser Gnade. Amen. Amen. You know the book of James, he said you continue. He said you are to continue. Wir sollen weitermachen. Those of you that already have the grace, continue in it. Die, die Gnade schon haben, sollen darin weitermachen. You know the widow woman. Die Witwe. In First King. In Erster Könige. You know, it is, I believe she has been a giver. Ich glaube, dass sie ein Geber war. Are you getting it? That woman, that widow woman. Die Witwe. Just take your mind to that very place. Amen. The First King. He said, I believe she was already a giver. Diese Witwe von Erster König, die Elijah etwas kochen sollte. We might even go there later. I don't know if we still have, maybe we don't have time there. Ich glaube, dass sie ein Geber war. Amen. Amen. You know, I believe she was already a giver. Ich glaube, dass sie ein Geber war. She was not only the only widow in that city. Sie war nicht die einzige Witwe in dieser Stadt. But God sent Elijah to her. Aber Gott hat Elijah zu ihr geschickt. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus even mentioned it. Jesus hat sogar gesagt. He said there were a lot of widows. Es gab viele Witwen. But this very widow, diese Elijah was sent to her. Elijah wurde zu ihr geschickt. Amen. Amen. You know also Galatians 6. Auch Galater 6. Verse 5 to 10. 5 bis 10. He said you don't give up. Gebe nicht in auf. In due time. Amen. Bestimmter Zeit. Just like that woman, that widow woman. Wie diese Witwe. Amen. Amen. That widow woman, she continued. Sie hat weitergemacht. And for those that are, that keep on dodging. You know some of us, we learn how, we love, we know how to dodge so much. Für einige von uns, die immer versuchen, we know how to dodge der Wahrheit auszuweichen. You are not dodging the church. You are not dodging the pastor. You are dodging God. Aber du weißt nicht der Gemeinde aus. Du weißt Gott aus damit. Amen. Amen. Some of us know how to dodge. We are experts in dodging. Wir sind Experten im Ausweichen. Amen. You are dodging God. Aber du weißt Gott damit aus. You are dodging Christ. Du weißt Christus imagine, damit aus. Imagine the widow woman dodging Elijah. Is somebody getting it? Die Witwe hätte Elijah ausgewichen und hätte Nein gesagt. Als er sie gefragt hat, gib mir dein letztes Essen. You are dodging your blessing. Damit hätte sie you are dodging your healing. Segen you are dodging verpasst. Favor. Du hättest deinen Segen verpasst. God. Du hättest Gott verpasst. Damit. Again, imagine Jesus dodging to come. Stell dir vor, Jesus hätte gesagt, ich komme nicht. Ich komme nicht auf diese Welt, um für diese Leute zu sterben. Dann wären wir heute nicht seine Familie. Aber er ist nicht ausgewichen. Er hat sich dem gestellt und ist zu uns gekommen. We will not be saved today. Wir werden heute nicht errettet. We keep on dodging. Wäre er ausgewichen, hätte er es nicht gemacht. Yes. First King 17. Erste Let's König go down. Read a little bit. Erste Könige 17. Praise the Lord. Before Halleluja. We close. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. First King 17. Erste Könige 17. From verse 1. 1. Könige 17, 1. Please listen attentively, please. Hört bitte zu. And Elijah the Tishbite was of the inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide yourself. And it shall be that, and hide yourself by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse 4. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed thee there. Please, there is always a place called there for you. Es gibt immer einen Ort, an dem Gott dich haben möchte. You know, if people are going to go to church, wenn Leute zur Kirche gehen, they will prefer a big church, a bigger church. Ihnen eine große Kirche lieber. They will prefer a church where, you know, we like to sing hallelujah. Wir lieben es, Halleluja zu singen. Amen. Amen. Worship and, you know, but, you know, they are good. Das ist gut. But your freedom is not coming from there. Aber deine Freiheit kommt nicht von da. Come from the truth. Deine Freiheit kommt aus der Wahrheit, Amen. Die gepredigt the wird. The truth that is to be preached. Die Wahrheit, die geprägt werden muss. That you are to hear die du and hören musst and an die du glauben musst. Amen. Amen. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed you there. You know, if Elijah did not go to that brook Cherith. Wäre Elijah nicht zu diesem Bach gegangen, he will not be fed by the raven. Hätten die Raben ihn nicht gefüttert. Amen. Amen. God did not send the raven to palace. Gott hat die Raben nicht zum Palast geschickt. He did not send the birds to the city. Er hat die Vögel nicht in die Stadt geschickt. He sent that bird to a place. Er hat diese Vögel an einen bestimmten Ort and geschickt. That's why I don't tell people to come here. Deswegen sage ich Leuten nicht, dass sie hier in die Gemeinde kommen sollen, sondern lass zu, dass der Heilige Geist dich leitet. There is always a place called there for es gibt you. Einen Ort, an dem der where Herr you are to have your relationship with Christ. Wo du Beziehung haben sollst mit It Christus. Must not be here. Es muss nicht hier sein. Amen. Amen. But let the Holy Spirit be a witness in your heart. Zu, dass der Heilige Geist that is where I want to be. Es in deinem Herzen bestätigt. Amen. Dass hier möchte ich sein und hier möchte ich nicht sein. It is like the food you eat. Es ist genau wie das Essen, you know, was du isst. There are some food you eat. You eat just to satisfy for your tummy to be big, but not for you to grow. Es gibt ein paar Lebensmittel, die sind nicht nahrhaft. Davon wächst man nicht. Die sind nicht gesund. Amen. Amen. Praise the Lord. Aber es gibt andere, die sind gesund. Und davon wächst man und die sind gut für einen. Und da sollte man bleiben. I always tell people, go to the church that the Lord wants you to go. Ich sage zu Leuten, geh zu der Kirche, wo der Herr dich haben will. Du musst nicht hier in dieser Kirche But sein. If he wants you to be aber wenn er dich hier there haben is always a place called there for you. Sollst du da sein? A lot go to churches. Viele Leute gehen in Gemeinden. And that place, they know that that place, what they know what they receive there is not wissen, the truth. Das, was sie da empfangen, nicht die Wahrheit they ist. Know that what is there is all about religion. Und das ist auch nur um Religion. But they are so satisfied. Aber sie sind zufrieden. And you know, no religion can defeat Satan. Keine Religion kann den Teufel besiegen. If you are having a religion is not having Christ. Religion zu haben bedeutet nicht Christus Amen. Zu haben. Amen. There are two, these are two things. Das ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. Having religion is not having Christ. Religion zu haben bedeutet Again, nicht Christus you know, zu haben. People ask me, You have religion. What is your religion? Leute fragen mich, was ist meine Religion? I always tell them I don't have religion. Ich sage, ich habe keine Religion. I have Jesus. Ich habe Jesus. He is in me. Er ist in mir. I am in him. Und ich bin in ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That's fine. So he went and did according to the word of the Lord. And he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the raven brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Oh, daddy. Praise the Lord. Hallelujah. Listen to him. Höre Jesus Let zu. Us listen to him, Lass uns ihm zuhören. Amen. Amen. Let us listen to Lass him. Uns Jesus zuhören. Don't walk by sight, walk by faith. Wandel nicht durch, durch Schauen, sondern durch Glauben. Where he wants you to go, wo du hingehen sollst, da ist vielleicht nichts. He did not, you know, Elijah spoke to the king in the palace. Elijah hat im Palast zum König gesprochen. In the natural mind, could have been better for Elijah to stay in the palace. Und man würde jetzt sagen, eigentlich wäre es besser gewesen, wäre Elijah im Palast geblieben. Because that place will be the last place where food will finish. Weil da wird es immer Essen geben. Da wird es immer Essen und zu trinken geben. But God sent Aber Gott hat ihn geschickt, woanders hin, woanders hin. And from there now, you don't need to remind God. You don't want to remember. You want to remind him. Und manchmal wollen wir Gott erinnern. Remember me, O Lord. Aber wir brauchen Gott nicht erinnern. You know, there's a song that we normally sing in Nigeria. Es gibt ein Lied, das wir in Nigeria gesungen haben. When you come and collect your people, remember me, O Lord. Remember me, O Lord. Das Lied heißt, dass wenn du deine Leute abholst, Gott, erinnere dich an mich. Aber es ist nicht richtig. Vergiss mich nicht, Gott. He never, you know, he did not forget Elijah. Weil er hat Elijah auch nicht vergessen. He knows the time more than he weiß, knows the time. Wann er. He knows you more than you even know him. Wann er wirken muss. Er kennt dich besser als du selbst. He knows when to come. Er weiß, was du brauchst. And verse 8. Vers 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman. There to sustain thee. So he arose and went to, you know, a widow woman. In Vers 9 steht, dass er eine Witwe vorbereitet hat, dass sie ihn Essen gibt. He said, I have commanded the widow woman. I have. Er hat gesagt, er hat diese Witwe vorbereitet. Nicht er wird es machen, sondern er hat sich schon vorbereitet darauf. Praise the Lord. Hallelujah. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate, the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. Look at what this widow woman said to him. Schaut euch an, was diese Witwe sagt zu ihm. You know, from the when this ministry started. Als die Gemeinde angefangen habe. I did not like the message. Habe ich die Botschaft nicht gemacht, diese Art von Botschaft. I don't want to even preach it. Ich wollte das nicht predigen. So, you know, a sister came to me. Eine Schwester kam zu and mir. Said, I have to listen to the voice of God. Er hat gesagt, ich muss der Stimme Gottes zuhören. I thank God for Elijah here. Ich danke Gott für Elijah that hier. Listen to the voice of der God. Der Stimme Gottes zugehört that hat. Did not listen to what people are going to say er hat nicht about dem him. Zugehört, was Leute über ihn sagen werden. You know, what Elijah did here. Was Elijah hier gesagt coming hat. To this woman, dass er zu dieser Frau at, geht. And she said, as the Lord your God liveth, I have not a cake. But a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. You know, this... and Elijah said, give me that food. Und Elijah sagt, aber gib mir dieses Amen. Letzte Essen. I thank God for Elijah. Ich danke Gott für sein Leben. That did not, You know, he did not listen to the pity of this world. Er hatte Mitleid dieser Welt nicht he zugehört. Did not listen to the good of this er hat dem Guten dieser Welt nicht zugehört. What would people say? Was würden Leute sagen? Praise the Lord. Hallelujah. What would people say? Was werden Leute sagen? You know, there are people outside. Es gibt Leute draußen. Outside there, that will say, this woman, there, this man, what are you doing? You want to kill die sagen this wollen, woman and this son. Diese, du willst diese Frau und ihren Sohn einfach sterben instead lassen, of you to give, anstatt ihnen zu helfen, willst why du, dass do you sie want dir das to take geben? From her? Wieso willst du von ihr wegnehmen? Amen. Elijah went to Zarephath. And imagine the woman dodging. Und stellt euch vor, hätte die Frau nein gesagt. I said no, I will not do it. Ich gebe dir das Essen nicht. You know we love to dodge. Wir lieben es nein you zu know, sagen. Before, you know before people dodge offering. Leute, we don't even collect offering here. Amen. Leute, what do you call it? Tithes and offering. Amen. Wollen nicht, we just try to bless the house of God. In der Gemeinde geben. Aber wir sagen einfach, mach das so, wie der Heilige Geist euch leitet. Also wir zwingen Leute nicht dazu, das praise zu machen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But I thank God for this woman who did not dodge, Elijah. Aber sie hat das getan, was Elijah gesagt hat. Sie hat ihm das Essen gemacht. Verse 13, and Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said. But make me therefore a little cake first, and bring it unto me. And after make for thee and for your son. Praise the Lord. Hallelujah. We don't have much time again because the time is almost over. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are dealing, once it comes to the Bible, wenn es um die Bibel geht, you are not dealing with man. Geht es nicht um Menschen. You are dealing with God. Es geht um Gott. Once it comes to Christ's kingdom, wenn es um sein Königreich geht, um die Welt von Christus, it is no longer about man. Geht es nicht um den Menschen. Man is no longer your neighbor. Der Mensch ist nicht mehr dein Nächster. Christ become your neighbor. Christus ist dein Nächster. We know of, you know, Ananias and Sapphira. Genauso wie Ananias und Sapphira. Amen. They thought their neighbor was man. Sie dachten, dass ihr Nächster der Mensch ist. Their neighbor was the pastor. Sie dachten, dass der Nächste der Pastor ist. They did not know that they were dealing with God. Sie wussten nicht, dass sie Gott damit angreifen, dass sie Gott damit versuchen zu veräppeln. Amen. You know, the widow woman thought she was even dealing with Elijah. Die Witwe dachte, es geht hier nur um Elijah. He was not. Who sent Elijah there? Aber wer hat Elijah dahin geschickt? Who knows who sent Elijah there? Wer hat Elijah dahin God. Geschickt? Gott hat ihn dahin geschickt. Elijah did not go there on his own. Elijah ist nicht freiwillig dahin gegangen. So that woman was not dealing with Elijah, was dealing with God. Deswegen hat diese Frau nicht mit Elijah gehandelt, sondern mit Gott. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we close with that. Amen. Amen. We may continue from here.